Das Erzählte mit eigenen Augen sehen. Und so erzählten und erzählten sie immer wieder dieselben großen Geschichten. Und wenn jemand nur den kleinsten Zweifel daran äußerte, dann regten sie sich auf, denn Zweifel verunsicherten sie. Du kannst dir denken, dass es auf Dauer nicht ausreichte, die Geschichten nur mit Worten zu erzählen. Oder? Um wirklich aus vollstem Herzen an das Erzählte glauben zu können, wollten die Leute es in ihrem Alltag erleben. Sie wollten es mit eigenen Augen sehen. Stell dir Pepi und seinen Vater Keti vor, wie sie eines Tages die Straße entlang schlendern und einem Sklaven in abgewetzter, löchriger Kleidung begegnen. Keti schubst den Sklaven beiseite und schnauzt: »Aus dem Weg, du Lump!« Kurz darauf kommt ihnen ein Priester in weißem Gewand entgegen. »Guten Morgen, Verehrtester«, flötet Keti. Plötzlich nähert sich eine goldene, von Soldaten umgebene Kutsche. »Oh, da kommt der Pharao!« Aufgeregt packt Keti Pepi am Arm und hechtet gemeinsam mit ihm aus dem Weg. Bäuchlings liegen sie nebeneinander am Straßenrand. »Drück deinen Kopf auf den Boden«, flüstert Keti seinem Sohn zu. »Was auch immer passiert, blicke bloß nicht auf. Niemand darf es wagen, dem Pharao ins Gesicht zu schauen.« Wieder zu Hause hatte Pepi die große Geschichte Ägyptens kapiert. Der Pharao stand an der Spitze. Direkt unter ihm kamen die Priester. Seine eigene Familie war in der Mitte angesiedelt und die Sklaven ganz unten. Jetzt waren es nicht mehr nur Worte. Er hatte es mit eigenen Augen gesehen.